Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So now verse 25. Jetzt kommt Vers 25. But for now I feel a stirring in my heart to send Epaphroditus back to you immediately. Aber im Moment spüre ich eine Unruhe in meinem Herzen, Epaphroditus umgehend zu euch zurückzuschicken. How beautiful is that? Ist das nicht schön? Paul doesn't say, well, I'm going to send him because I'm the apostle and that's okay. Paulus sagt nicht, ich sende ihn, weil ich der Apostel bin und das okay ist. No, no, no, no. Nein, nein, nein. Paul is saying, I feel a stirring in my heart. Paulus sagte, dass er eine Unruhe im Herzen spürte. So Paul obviously was very connected to his own heart. Paulus hatte also offensichtlich einen sehr guten Zugang zu seinem eigenen Herzen. And Paul also responded to the stirring of his heart. Und er reagierte auch auf den Impuls seines Herzens. You know, we have missed so many divine opportunities. Wir haben schon so viele göttliche Gelegenheiten verpasst. Because when we felt the stirring of our heart, we kept doubting. Denn wenn wir einen Impuls im Herzen spürten, zweifelten wir. We kept asking the question, is this really from God? Wir fragten uns ständig, ob das wirklich von Gott war. So all the time we are hesitating to do what God has for us. Und zögerten somit, das zu tun, was Gott für uns bereithielt. You think this stirring is from God? Is it just my own feelings? Denkst du, dieser Impuls ist von Gott oder sind es nur meine eigenen Gefühle? What do you think this is all about? Was denkst du, was das ist? I don't know. I have this feeling, but I'm not really sure. Ich weiß nicht. Ich habe dieses Gefühl, bin mir aber nicht sicher. Look at this. Schau mal. Paul said the following. Paulus sagte Folgendes. I feel a stirring in my heart to send Epaphroditus back to you immediately. Ich spüre eine Unruhe in meinem Herzen, Epaphroditus umgehend zu euch zurückzuschicken. Do you know, one of the things that makes my life as good as it is, eines der Dinge, die mein Leben so gut machen, is a real simple thing. Ist etwas ganz Einfaches. When I feel the stirring in my heart, I get going. Wenn ich einen Impuls in meinem Herzen spüre, dann lege ich los. I am not going to wait until everything is perfect. Ich warte nicht, bis alles perfekt ist. I'm not going to wait until the circumstances are wonderful. Ich warte nicht, bis die Umstände wunderbar sind. If the Lord says to me, wait, I will be so happy to wait. Doch wenn der Herr sagt, warte, tue ich das sehr gerne. But the moment I feel a stirring in my heart to do something, I don't even think anymore, I don't rationalize. Aber in dem Augenblick, in dem ich einen Impuls im Herzen spüre, denke ich nicht mehr, ich rationalisiere nicht. I get up and I get going. Sondern ich stehe auf und lege los. So are you a person who has learned? Bist du jemand, der gelernt hat, to respond to the stirring of your heart? Auf die Impulse deines Herzens zu reagieren? I tell you a secret that I've learned. Ich verrate dir ein Geheimnis, das ich gelernt habe. When I feel the stirring of my heart, the longer I wait, the less the stirring will go. Wenn ich einen Impuls in meinem Herzen spüre, wird dieser immer weniger, je länger ich warte. In the end, you're not sure anymore. Was this the Lord? Was it me? Was it my imagination? Am Ende bist du nicht mehr sicher, ob es der Herr war, du selbst oder deine Einbildung. If you learn to live in an aligned heart with God, wenn du lernst, auf Gottes Herz ausgerichtet zu leben, you learn that when your heart is stirred, you better act quick. Dann lernst du, besser schnell zu handeln, wenn dein Herz einen Impuls bekommt. I've learned to do this in so many areas of my life. Ich habe gelernt, das in vielen Bereichen meines Lebens zu tun. There have been places that people really wanted me to go and preach. I mean, they really did. Es gab Orte, zu denen ich unbedingt kommen sollte, um dort zu predigen. Wirklich unbedingt. I mean, people have been chasing me. Die Leute sind mir nachgelaufen. People have offered me money. Sie haben mir Geld angeboten. If I just go and do that conference there. Wenn ich nur eine Konferenz dort halten würde. You know what I do? Weißt du, was ich mache? I call it actually my belly. Ich bezeichne es eigentlich als mein Bauchgefühl. But it's the same thing. It's the stirring of the heart. Aber es ist das Gleiche wie die Impulse des Herzens. I simply, quietly and gently listen to what stirs my heart. Ich höre einfach ruhig und behutsam zu, was mein Herz bewegt. If my heart is stirred, I go and act quickly, immediately, like Paul said here. Wenn mein Herz einen Impuls verspürt, gehe und handle ich sofort, wie Paulus es hier sagt. If my heart is not stirred, I said, it's very kind of you, but no thank you. Wenn es keine Regung in meinem Herzen gibt, sage ich, das ist sehr nett von euch, aber nein, danke. We need to learn to say a quick yes to the stirring of our heart and a quick no when our heart is not stirred. Wir müssen lernen, schnell Ja zu den Impulsen unseres Herzens zu sagen und schnell Nein, wenn unser Herz keinen Impuls verspürt. I guarantee you, ich garantiere dir, that if we would have learned this simple truth, dass wenn wir diese einfache Wahrheit gelernt hätten, our life would have been way more successful, wäre unser Leben viel erfolgreicher, way more simple, viel einfacher, way more peaceful, viel friedvoller, and way more fruitful, und viel fruchtbarer. So when your heart stirs, my friend, run. Also wenn du einen Impuls im Herzen spürst, dann lauf. How many Christians said to me, you know, I felt this in my heart, but I doubted it. Looking back, I should have done it. Wie viele Christen erzählten mir, weißt du, ich spürte es im Herzen, doch ich zweifelte, aber im Rückblick hätte ich es tun sollen. Don't be that kind of person, please. Bitte sei nicht auch so jemand. But how many people said to me? Und wie viele erzählten mir? I felt in my heart that I shouldn't do it, but these people put pressure on me to do it. Ich spürte in meinem Herzen, dass ich das nicht machen sollte, aber diese Leute setzten mich unter Druck, es zu tun. Guys, don't allow anybody to pressurize you into doing something against the stirring of your heart. Erlaube niemandem, dir Druck zu machen und dich dazu zu bringen, gegen dein Herz zu handeln. I've made a lot of decisions that a lot of people did not like. Ich traf zahlreiche Entscheidungen, die vielen Leuten nicht gefielen. That's fine. Das ist okay. My heart stirred. Mein Herz spürt etwas. I do every day. I align my heart with God's heart. Ich bringe es jeden Tag in Einklang mit Gottes Herzen. So now I go. Also lege ich los. Please. My friend, learn that. Bitte, mein Freund, lerne das. I want you to really listen carefully to these words I'm saying now. Ich möchte, dass du aufmerksam auf das achtest, was ich jetzt sage. The Spirit of God leads us and the devil controls us. Der Geist Gottes führt uns und der Teufel kontrolliert uns. So whenever you sense manipulation and control, do not follow. Also immer, wenn du Manipulation und Kontrolle empfindest, dann folge dem nicht. Because what's going to happen? Denn was wird passieren? We're going to be led in a direction that's so unhealthy for us. Wir werden in eine Richtung gelenkt, die sehr ungesund für uns ist. And then we blame other people for having controlled us. Und dann werfen wir anderen vor, dass sie uns kontrolliert haben. Listen. Hör zu. If you are an adult, wenn du erwachsen bist, the truth is there's not a single person in the world that can control you. Kann dich in Wahrheit keine Person der Welt kontrollieren. You chose to submit to their control. Du hast dich entschieden, dich deren Kontrolle unterzuordnen. Oh, Reinhold, but if you don't obey them and don't bow to their control, they get so angry at me and punish me. Aber Reinhard, wenn ich mich ihrer Kontrolle nicht beuge, werden sie sauer und bestrafen mich. Well, it's their problem what they do. It's your problem if you submit to control. Nun, es ist deren Problem, was sie tun. Es ist dein Problem, wenn du dich ihrer Kontrolle beugst. Please, my friend, watch your heart carefully. Bitte, mein Freund, bewache sorgfältig dein Herz. Align it on a daily basis with our heart of the heart of our beautiful Lord Jesus. Bringe es täglich in Einklang mit dem Herzen unseres herrlichen Herrn Jesus. And then quickly act. Und dann handle schnell. You know, a true surrendered Christian, ein wirklich hingegebener Christ, is extremely disciplined and at the same time extremely spontaneous. Ist extrem diszipliniert und gleichzeitig extrem spontan. Think about that one. Denk darüber nach. See you guys tomorrow. Bis morgen.